Bernie, wie war eigentlich letztes Mal dein Käsekuchen? Soweit okay, er ist jetzt weg. Hast du neuen mitgebracht? Nein. Sowas macht meine Frau immer nur alle Jubeljahre. Ah, okay, schade. Du hast ja den Käsekuchen ja auch irgendwie bezahlen müssen, oder? Ich nehme an, auf die eine oder andere Weise schon. Okay. Was hältst du eigentlich von dieser Bitcoin-Geschichte? Ich weiß nicht. Also es ist interessant, dass es dort ansatzweise irgendwie eine Alternative zu den herkömmlichen Währungssystemen gibt, aber wie die das dort machen, ist so ein bisschen strange, finde ich. Meinst du, das ist so ein Hype, der irgendwie verschwindet, oder kommt es dann so wie anfänglich Skype, so mit Gratis-Telefonieren und so? Ich vermute mal, dass es mehrere solche Systeme gibt und dass sich dort irgendwann mal eins durchsetzen wird. Aber ob es jetzt diese Bitcoin-Geschichte an sich ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ist das gefährlich? Definiere gefährlich. Also schwieriges Thema, ich weiß, ja. Also ist so nach dem Motto, wenn das ja, also Geld hat ja irgendwo, ja gut, schwierig, also ist ja Papier und hat ja eigentlich keinen Wert im eigentlichen Sinne, aber wenn du dann selber Geld irgendwo anderweitig generieren kannst und eine andere Währung das Ganze ist und die große Masse aufspringt, weil das war ja vor kurzem jetzt groß in den Medien, früher war es ja eigentlich eher unbekannt, dann könnte das vielleicht irgendwann mal einen durchschlagenden Erfolg bekommen. Und ja gut, du hattest ja in dem einen Link war ja schon ein Artikel drin, dass also jetzt Angriffe gestartet werden, dass dann also die Berechnungen auf beliebigen anderen Rechnern sind, ne? Das ist natürlich ein inhärentes Risiko, dass sowas gemacht wird. Also ich denke mal, das ganz große Problem bei Bitcoin dürfte eigentlich sein, dass Länder wahrscheinlich kein Interesse dran haben, ja, Zahlungsverkehr ohne Überwachung einfach durchführen zu können. Man will da ja ständig am besten überwachen. Wo geht mein Betrag hin? Und mit solchen dezentralen Netzwerken, wie das da geplant ist, ist es halt möglich, irgendwie Steuerhinterziehung oder sonst irgendwas wirklich ganz einfach zu machen, weil das ja anonym halt ist. Ich denke mal, also wenn sich da irgendwas durchsetzen würde oder auf dem Sprung ist, sich durchzusetzen, dann würde ich sagen, wird das relativ schnell verboten werden. Möglich, ja. Oder dass es vielleicht so eine Ersatzwährung für, ich weiß nicht, für so Spielesysteme wäre. Also so wie früher jetzt die V-Points oder so, dass das da vielleicht so als Gag, das Bitcoin verwendet wird. Also ich glaube, die Idee dahinter war eigentlich mal, dass man irgendwie Geldbeträge WikiLeaks zukommen lassen kann, also Spenden. Und zwar anonym halt, weil halt ja PayPal gesagt hat, nö, wir sperren jetzt das Konto. Und dann die ganzen Banken haben ja dann auch gesagt, nö, nach WikiLeaks, da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben, damit das noch weiterhin ermöglicht wird. Aber ich weiß nicht, das ist ein bisschen aufwendig, diese virtuelle Währung. Ich denke mal, dass es so schwierig ist. Wie gesagt, ist es vielleicht momentan einfach so ein Sommerloch-Thema und deswegen ist es vielleicht für gewisse Reporter, Journalisten oder sowas momentan vielleicht interessant gewesen. Denke ich auch an der Stelle. Also so ganz so wichtig scheint es nicht zu sein. Und wenn man sich mal anschaut, die einzigen, die da wahrscheinlich derzeitig dran verdienen, sind diejenigen, die das Netzwerk aufgezogen haben, weil die konnten diese Coins, wie sie da hießen, relativ zügig berechnen. Und im Moment haben sie dadurch, dass so viele Medien darauf aufmerksam geworden sind, einen ganz guten Wechselkurs. Also wechseln die zurück und haben da natürlich dann ordentlich was verdient. Ob das Sinn und Zweck der Geschichte ist, ich weiß es nicht. Eben, das ist die Frage. Aber ich denke mal, da gibt es bestimmt interessante Themen. Und da habe ich gesehen, E3, denke ich mal, ist das interessanteres Thema, oder? Ballerspiele. Nicht nur. Aber fast ohne Ende. Ein großer Anteil davon waren Ballerspiele. Wer hat sich's denn angetan, die Keynotes? Hand hochhebe. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay. Also ich habe mir nur die Nintendo Keynote gestern angeschaut, aber ansonsten habe ich mir einfach mal so die Zusammenfassungen dann durchgelesen. Es hat mir dann auch gereicht. Okay, also im Prinzip, Martin, du hast, glaube ich, Microsoft und Sony hast du dir auch angeschaut, oder? Genau, alle drei, ja. Okay, dann kann man ja quasi Microsoft und Sony mal in den Topf hauen. Sind wir mal so frech. Und was hältst du davon? Also außer jetzt Kinect und 3D bei Sony, was Tolles, Besseres, Sinnvolles gesehen oder sagst du einfach, ja, nett? Ich habe ja vor allem reingeschaut, um mich zu informieren, weil ich bin ja gar nicht unbedingt so der Gamer. Aber ich bin erschrocken, wie gesagt, es waren ja wirklich, die Mehrheit waren ja Baller-Games. Wem war es, bei Sony oder Microsoft? Fast nur Baller-Games. Hauptsächlich bei Microsoft eigentlich, ja. Bei Microsoft, ja. Wirklich durchgehend Geballer, Weltuntergang, düstere Stimmung. Hat mich irgendwie, ja, nicht so erfreut. Ja, da ist, glaube ich, auch das Schlimme wieder dabei, dass Electronic Arts da mitgespielt hat und die machen ja eigentlich nichts anderes als Sportspiele in der 10-millionsten Auflage und ihre Verkaufsschlager wie Battlefield oder so auch wieder in der 10-millionsten Auflage. Da wird dann die Grafik ein bisschen verbessert, ein paar neue Missionen und dann wird es wieder verkauft. Deshalb, also ich weiß nicht, Ballerspiele reizen mich auch heutzutage eigentlich nicht mehr so. Das hat man ja mittlerweile durch. Ist, was ich immer so faszinierend finde, der Angriff im Prinzip auf die zwei Lagen oder Lagerpunkte, dass man sagt, es gibt die Hardcore-Gamer und die Gelegenheitsspiele, wenn man schon auf Deutsch sagen würde. Ich finde es eigentlich, der Begriff finde ich ja nicht blöd, weil, also ich, ist meine persönliche Sichtweise, Hardcore-Gamer ist doch eigentlich jeder. Selbst wenn du ein Gelegenheitsspieler bist, ein Spieler sind sie ja alle. Und das irgendwie auf Grafik wegzumachen, eben, dass man sagt, Hardcore-Gamer sind die Gamer, die unter HD spielen und mit der tollsten Grafik, da hat sich ja in den letzten Jahren ja Nintendo immer sehr stark dagegen gewehrt. Und was man sieht, bei der jetzigen E3 haben sie ja eigentlich jetzt einen kompletten 180-Grad-Wendung gemacht. Obwohl die Grafik ja immer noch sehr, sehr einfach ist. Du vergleichst jetzt die 3DS-Grafik mit der neuen Wii U-Grafik. Also das darfst du vergleichen. Gut, das kann sein, ja. Ja. Also die 3DS hat natürlich einen schwacheren Prozessor und schlechtere Grafik, aber die Wii U ist, sag ich jetzt mal, was man jetzt gesehen hat, obwohl ja angeblich da die Demos von PlayStation 3 und Xbox verwendet worden sind, anscheinend gleichwertig. Aber ja. Was haltet ihr von diesem Tablet-Konzept? Ganz schwierig, ich weiß es nicht. Also die Frage ist, was will man damit wirklich bezwecken? Was ich mir wirklich sehr gut vorstellen kann, ist, dass du zum Beispiel so Strategiespiele à la Command & Conquer, sowas könnte ich mir super vorstellen, gerade weil man da dann Zeichenfläche, oder auch in der Keynote habe ich gesehen, da wurde Football genannt. Fand ich sehr passend, weil da könnte man dann wirklich, bevor Kickoff dann quasi ist, die Spielzüge vorzeichnen auf dem Tablet, wie so ein Trainer, der das dann vorbestimmen würde. Also ich denke, Möglichkeiten gibt's genug. Nur mal abwarten, ob mehr Publisher außer Nintendo dann wirklich auch diese Möglichkeiten nutzen. Meistens ist es ja so, dass die Techniken von Nintendo intensiv genutzt werden und die Publisher, die packen einfach ihre bestehenden Spiele und portieren die einfach nur. Gut, vom Potenzial ist da natürlich einiges drin, aber ich habe jetzt, wie damals die Wii vorgestellt worden ist, das erste Mal, wie ich das gesehen habe, ich gesagt, wow, das ist vom Konzept her, das ist wirklich, doch, hat was. Das ist zwar Next Gen nicht, also von der Grafik her, aber vom Konzept her ist es was völlig anderes. Und wie ich die Wii U gesehen habe, muss ich sagen, vom Konzept her ist sie für mich irgendwo zwar interessant, aber irgendwie nicht stimmig. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also sie ist, wie du sagst, die Möglichkeiten sind deren viele, aber irgendwie passt es irgendwie nicht ganz. Ja, es ist halt nicht irgendwie so der Knüller, wie diese Bewegungssteuerung, die war neu. Und das ist jetzt im Prinzip nur eine Weiterentwicklung, sage ich mal. Mehr nicht. Aber eher eine schlechte, also komisch, ich weiß, ich müsste das mal wahrscheinlich spielen, aber mich dünkt das irgendwie so ein, jetzt müssen wir unbedingt was rausbringen und bringen irgend so ein komisches, sieht extrem billig aus, das Teil, so Weißplastik. Ich weiß nicht, das würde ich aber gerne mal ausprobieren. Ja, ich glaube, das fehlt dann wahrscheinlich an der Stelle. Also, Weil, oder? es hat mich irgendwie ein bisschen an so ein Nintendo DS mit abgeschnittenen zweiten Bildschirm erinnert. Ja. Stimmt, weil sie haben ja, wenn du es so siehst, haben sie ja eigentlich das DS dann kopiert, weil du hast ja dann zwei Bildschirme. Du hast ja den Fernseher, den HD-Fernseher und einen kleineren Bildschirm. Also im Prinzip ist es das DS-Konzept, was sie da verfolgen. Und das Einzige, was ich mir gestern noch gedacht habe, ist, sie hätten ja vielleicht oder sie haben vielleicht noch ein Ass im Ärmel, was keinen so klar sein könnte. Weil sie immer damals bei der Wii-Präsentation haben sie ja nur die Konsole gezeigt, nicht den Controller. Und diesmal zeigen sie ja jetzt nur den Controller und die Konsole wurde mal so nebenbei erwähnt, aber vielleicht sagen sie, wir ahmen das 3DS nach und das Display ist ein 3D-Display. Das wäre ein Gag. Ich hoffe, den Ärmel haben sie, also das Ass im Ärmel, weil wenn man so das Publikum dem zuhorchte, so im Vergleich mit dem, was bei der Xbox ablief und bei der PlayStation, waren die ja ganz ruhig und verhalten, als das Nintendo Wii U vorgestellt wurde. Ah, das ist, weil man das Englisch von dem Iwata so schlecht verstehen konnte. Nee, aber als die bei Xbox was Neues gezeigt haben, die sind alle ausgeflippt. Aber hier, ja, hast du kaum was gehört von Jubel beim Wii U. Das war nur der einzige Element, wo sie diese Zen-Garten-Sache gezeigt haben, wo der Vogel über das Wasser geflogen ist. Da war der einzige, wo jemand kurz Wow oder so gesagt hat. Genau, ja. Was sagt Bernie dazu? Der ist sprachlos und sagt einfach, nö, also ich behalte meine Wii und gut ist. Na, also ich habe die Präsentation bisher nicht gesehen, von daher kann ich da relativ wenig zu sagen. Meinst du, das ist ein guter Schachzug? Also sie haben ja gesagt, dass die alten Controller und alten Sachen, also das Balance Board und so weiter, dass das alles kompatibel ist. Also du kannst quasi migrieren, wenn man so schön sagt. Aber du hast dann eben durch die neue Konsole dann eben HD. Meinst du, dass viele Casual Gamer, die mit ihrer Wii zufrieden waren, auf diese neue Konsole migrieren werden? Oder meinst du, dass die sagen, nö, ich habe ja alles, was ich will. Ich habe meine Waage, also mein Balance Board und meine Controller und dann ist gut. Ich würde mal schätzen, es kommt ganz auf die Spiele drauf an. Wenn es neue Spiele gibt, wo jeder sagt, boah, ist das toll, Mann, das konnte man damals noch nicht machen und das läuft auf der Wii nicht oder es ist auf der Original-Wii irgendwas schlechter, außer der Grafik, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dort eine Upgrade-Welle gibt. Aber das ist wie immer das Henne-Ei-Problem, wenn es keine Spiele gibt, die das ganze Zeugs nutzen, warum soll man sich das Gerät kaufen? Golfen kannst du da drauf. Stimmt, und du siehst wirklich, wie das Green beschaffen ist. Oder der Bunker. Der Bunker, genau. Okay, aber golfen konnte man auf der Wii auch schon. Und Aber so toll fand ich es nicht. nee. kannst das Tablet, das Teil kannst du am Boden legen, dann siehst du den Ball da und schlagst mit dem, wie heißt der Controller von der Wii? Wiimote. Das Wiimote, mit dem holst du aus. Dann, wenn du da drüber fährst, schickt der Ball weg. Oder das Tablet geht kaputt. Oder das Tablet. Ja. Wenn man einen Golfschläger-Zuhörer für die Wiimote dann gekauft hat, ne? Ja, genau. Und wer ersetzt dann das Ganze? Meinst du, dass es dann gratis ein Controller-Update von Nintendo gibt, wenn dann die kaputt ist? Wahrscheinlich wird es wieder einen Gummiüberzug geben. Genau. Okay. Aber also was ich jetzt so gelesen habe, bis jetzt in den Foren von Nintendo-Fanboys, wenn ich das immer so sagen darf, und von anderen Fanboys, also es gibt da schon so eine Hassliebe. Also es gibt viele, die sagen, oh, das ist aber Punkt, Punkt, Punkt, das muss ich mir sofort kaufen. Und andere sagen, nö. Ja gut, sie haben sich auch viel an Sympathien irgendwo verscherzt durch die Mario Kart-Geschichte und den Online-Modus. Es soll ja jetzt alles besser werden. Also das, was sie jetzt gezeigt und gesagt haben bei der zweiten Pressekonferenz, also am zweiten Tag, gab es ja noch so eine Insider-Pressekonferenz für die Presse halt. Und da wurden noch ein paar Sachen gesagt und gezeigt und das schaut positiv aus, aber ist die Frage, ob das wirklich dann so einschlägt wie die eigentliche Wii. Also ich halte es momentan, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann jetzt mal für mich sprechen. Bei der Wii war ich direkt beim Verkaufsstart bei uns am örtlichen Elektronikmarkt und habe mich dann quasi mit 30 Leuten um eine geprügelt. Das würde ich jetzt bei der Wii U an der Stelle absolut nicht machen. Da gebe ich dir meine Hand. Also so geht's mir auch. Also ich bei der Wii war ich eine bei der ersten dabei und bei der Wii U würde ich erstmal warten und mir das selber anschauen und ich glaube, ich würde mir keine kaufen, allein schon wegen der HD-Grafik. Entschuldigung, wenn man das jetzt sage, aber als Familienvater mit den Spielen, wo sie gezeigt haben, nee, das passt nicht ins Konzept der Familie. Naja, wobei die Wii selber natürlich auch die entsprechenden Spiele hatte, ne? Richtig, ja. Aber natürlich, wenn Sony man solche Sachen sieht, dann will der das auch spielen und dann sagt Papi, ja, das klar. Gibt's nicht. was Martin, würdest du dir die eine Konsole, also dieses Tablet kaufen? Ich bin, wie gesagt, ja überhaupt nicht der Gamer. Ich würde es gerne mal austesten, aber kaufen, nee. Für das, ich habe hier meine iPads zum Spielen, das iPhone. Nee. Ich hätte dann mehr Angst, wenn es mich dann wirklich packen würde, dass ich dann da stundenweise vor dem TV sitze und zocke. Und Zelda dann spiele, okay. Zum Beispiel, genau. Ja. Und Bernie, was sagst du dazu? Also wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber ich weiß nicht, was mich da jetzt größer reizen sollte. Es sei denn, es kommen da wirklich die Hammer-Spiele für raus, dann könnte man sich das Ganze angucken, aber wenn man sich jetzt so die Entwicklung anschaut mit dem iPad und so weiter, hat man eine Spieleplattform, die beweglich ist. Da muss man nicht vor den Fernseher. Und kann aber, wenn man will. Jo, man kann. Aber im Prinzip geht die Entwicklung eigentlich eher zu den mobilen Geräten hin, oder? Mhm. Ja, eindeutig. 3DS und so, ja, iPad. Ja, und da ist die Wii eigentlich festgebunden am Fernseher, dann, ich weiß nicht, wie sich das da einordnet. Da muss es schon andere gute Gründe geben. Also, was Lustiges ist an der Wii U ist, wenn du, das hatten sie ja an so einen Einspieler gemacht, Sohnemann ist am Gamen mit der Wii U am TV, da kommt Vater, will irgendein Baseballspiel schauen und dann überträgt sich das Spiel auf die Wii U und der Sohn kann da weiterzocken. Ja, wobei ich das natürlich dann mal mit den Bewegungskontrollern gern sehen möchte. Das funktioniert wahrscheinlich dann nicht, ja. Genau, richtig. Ja. Und ich denke auch mal, dass die eben zwei Emulation, also zwei Modien hat. Also einmal eine Wii-Variante, die du vielleicht dann auch 1:1 auf diesen, was sind 6 Zoll, 7 Zoll Display oder so. Also so groß wie der Kindle eigentlich. Denke mal, der Controller wird so groß wie der Kindle selber wahrscheinlich sein. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass du Wii-Titel da ohne Probleme drauf spielen kannst. Die ähnliche Auflösung hat das 3DS, also das kommt ganz gut. Aber ich denke mal, die HD-Spiele wirst du sicherlich nicht auf diesem 6-Zoll-Display spielen können. Kann ich mir nicht vorstellen. Allein, weil sie gesagt haben, $250 plus kostet das Gerät. Mhm. Und wenn man bedenkt, was so ein Display dann kostet. Also die gesamte Wii U oder? Komplett. Also das Bundle besteht definitiv laut Nintendo America aus der Controller mit Bildschirm und der eigentlichen Konsole, die dann am Fernseher angeschlossen werden kann. Und der Controller kann nicht das Haus verlassen. Also weil viele gedacht haben, ja, Internet und so weiter, dann kann ich ja das Internet damit benutzen, geht nur in Verbindung mit der Konsole. Das ist ganz schlecht. Ich dachte auch, das ist eine eigene Controller, nicht die alte Wii. Habe ich das falsch verstanden in dem Fall? Also der Controller ist nicht die Wii, sondern es ist der Controller. Und die Wii ist quasi, also das ist eine neue Konsole, die schaut ähnlich aus wie die Wii. Ist etwas rundlicher, so ähnlich wie die Xbox. Xbox, ja. Mhm. gucken. Ich dachte wirklich, das sei eine Ergänzung zum Wii, habe ich verstanden, aber das nein, ist nicht schön. Nein, nein. Ja. Es ist eine eigenständige neue Konsole mit neuem Konzept und sie kann aber die Wii emulieren. Die Frage ist, kann sie dann auch den GameCube emulieren? Das ist die andere Frage. Naja, im Notfall wird die wahrscheinlich so viel Leistung haben, dass man den GameCube dann in die Virtual Console umwandeln kann, oder? Als Emulator dann, genau wie das jetzt bei der Wii schon mit einem N64 oder einem C64 oder einem Super Nintendo und so weiter und so fort der Fall ist. Ja, denke ich mal auch. Also es soll irgendwie so ein Power-PC-Chip, irgendwo der Power-Chip von IBM wieder werden. Also spannend. Wobei dieser Chip oder das System, was da jetzt verwendet werden soll, das ist ja dieses, ich weiß nicht, ob ihr das die letzten Wochen mitbekommen habt, dieses Watson-Teil, was da Jeopardy gespielt hatte. Ah, ja, sicher. Und darauf soll das wohl basieren. Das wäre ja High Performance. Ja, mal abwarten, was dann unterm Strich bei rauskommt. Also so mit zwei Kernen und das war's dann. Ja. Ja, wobei man natürlich bei Nintendo sagen muss, die achten wirklich auf den Preis. Also das war ja bei der Wii eigentlich auch schon. Das war so gerade so am Limit, was sie machen konnten. Alle anderen haben dann geklotzt, richtig. Also Sony oder Microsoft, die haben da richtig Hardware verbaut. Und Nintendo hat dann gesagt, nö, wir wollen jetzt Familie und machen lieber Bewegungssteuerung. Reicht uns. Eben, das, ich denke mal, das ist das gleiche Todesurteil wahrscheinlich für Sony mit ihrer neuen Konsole Vita. Also diese Next-Generation-Portable-Geräte mit diesen allen möglichen Schnickschnack, die da drin ist. Ich denke mal, die wird schweineteuer sein. Puh, ja, also es ist spannend, weil im Prinzip hat er jetzt sein Nintendo ihr Ass für die HD-Generation ausgespielt. Die Frage ist, was kommt dann mit Sony und Microsoft, weil die sind ja jetzt auch schon, naja, so 5-6 Jahre auf dem Markt, würde ich mal sagen. Und die Frage ist, bringen die dann nächstes Jahr dann ihre nächste Konsole? Aber was, weil alle sagen, ja, das wird dann bombastisch, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil mehr als HD können sie ja gar nicht, weil es gibt ja noch keinen größeren HD-Standard momentan und deswegen können sie ja grafikmäßig ja eigentlich nichts Neues bringen. Naja, bei Sony sieht man ja schon so ein bisschen, wo sie eigentlich hinwollen. Die hatten ja neben dieser neuen Handheld-Konsole auch gleich noch einen Bildschirm vorgestellt, der entsprechend dann zwei Spieler mit 3D-Bildern versorgen kann. Also machen sie eigentlich dann das Konzept der Wii U mit den zwei Bildschirmen auf einem Bildschirm? Ja, nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Du kannst halt mit zwei Spielern vor diesem Bildschirm sitzen und beide Spieler sehen unterschiedliche 3D-Bilder. Das heißt, du hast quasi vier Bilder pro Durchlauf. Mhm. Hört sich eigentlich auch schon ganz interessant an, nur ja, für mich ist diese ganze 3D-Geschichte, solange ich mit Brille vorm Fernseher sitzen muss, nee. Macht auch nicht viel Sinn. Also ich hab das mal ausprobiert, so einen normalen 3D-Fernseher und habe mir das angeschaut. Es ist ja die ersten paar Minuten interessant und spannend, aber irgendwann geht dir dann die Brille irgendwie total auf den Keks. Mhm. Ist ja auch gleich im Kino. So ein Film geht ja knapp noch meistens, aber nachher muss es nicht mehr haben. Genau, und die sind ja im Kino dann nochmal wesentlich schwerer. Hoffe ich mal, als zu Hause. Also ich habe zu Hause noch keine getestet, aber... Also es gibt, glaube ich, von Samsung welche, die ohne Batterie und allen drum und dran funktionieren, die sehr leicht sind. Aber ich sehe es einfach so, wenn du jetzt wirklich täglich von Fernseher hockst und zum Beispiel deine Nachrichten anschauen willst, mal so nebenbei, du kannst ja nicht vorbeilaufen und das irgendwie anschauen, weil du musst ja dann diese Brille aufhaben. Und das ist irgendwie, finde ich, schon ein Nachteil. Ja, definitiv. Und solltest du mal Gäste haben und denen den neuesten Urlaubsfilm, den du natürlich auch in 3D aufgenommen hast, zeigen wollen, dann... Fehlt dir mindestens eine Brille. Genau. Schlecht. Nee, aber um nochmal auf das Handheld von Sony zurückzukommen, also das hat mich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker geworfen. Also ich habe mir das so angeguckt, ja, jetzt haben sie ein Touchscreen. Interessant fand ich, dass sie jetzt einen Touchpad auf der Rückseite des Handhelds haben. Richtig, ja. Da konnte ich mir noch gar keine Anwendung für überlegen, aber vielleicht gibt es da auch was Tolles. Aber ansonsten einfach nur eine Weiterentwicklung, schneller, ja, besser. Es ist im Prinzip, ja, also das, man hat dann sein Vita lieb, weil man streichelt es dann. Die Rückkehr des Tamagotchi. Genau, da könntest du den Tamagotchi drauflaufen lassen. Nee, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Sony-Mensch, also ich fand schon die PSP irgendwie völlig daneben. Sie ist einfach zu groß, zu schwer und sie hat sich auch nicht durchgesetzt irgendwie. Ja. Sony halt. Eben, ja. Aber die Sache ist natürlich diese grafischen Oberflächen und so weiter, was sie da bieten, um das Thema mal so nebenbei zu wechseln. Da gibt es noch andere Sachen, zum Beispiel Windows 8, also was wir so gesehen haben, die ersten Demos und so weiter. Also Microsoft ist da jetzt momentan irgendwie auf dem Aufholtrip, oder? Sie glauben's, ja. Ja gut, sie müssen ja jetzt an der Stelle auch irgendwas machen, weil noch weiter hinterherhängen können sie ja eigentlich nicht mehr. Und es ist auch irgendwo der Adelschlag für Apple, weil normalerweise wartet Microsoft ab, bis sich irgendwas durchgesetzt hat und dann kopieren sie es. Und das machen sie jetzt schon vorher. Das heißt, sie Ja. gehen davon aus, dass sich das durchsetzt. Ist ja nicht mal gut, oder? Microsoft jetzt als Vorreiter, wenn man das so sieht, oder? Warum Vorreiter? Nur weil sie ihr Demo gemacht haben, bevor Apple ihr Produkt angekündigt hat, heißt Drei es noch nicht, Tage vorher. dass sie Vorreiter sind. Die werden eine Beta gehabt haben und werden genau gewusst haben, was dort vorgestellt wurde. Das war Taktik. Ja. So nach dem Motto, wenn wir es vor der Vorstellung zeigen, ist es nicht mehr geklaut. Ja. Genau, wie mit der Amazon und Google Musik Cloud, die einfach ein Online-Speicher ist, wo man seine Musik hochladen kann, haben sie auch nur im Frühling vorgestellt. Die wussten genau, dass im Sommer Apple mit einer Lösung kommt. Die wollten einfach zuerst sein. Wobei das natürlich taktisch eigentlich richtig gemacht ist. Meine Google Musik ist immer noch am Hochladen. Sind Ja. noch nicht alle Titel da. Okay. Aber wie ist denn das jetzt mit den Cloud-Services? Also man kann ja auch sein Rechenzentrum in die Cloud machen. Ist das da genauso vom Konzept her, dass man dann im Prinzip überall sein Rechenzentrum aufstellt und dann hat man, sagen wir mal, von der Firma aus drei Standorte, hat an jedem dieser Standorte ein Rechenzentrum und hat dann noch mal eins in der Cloud. Das ist ja das Konzept von Apple. Ich habe meine Daten bisher nur auf einem Gerät und jetzt haben wir die Cloud. Jetzt kann ich meine Daten auf alle Geräte synchronisieren. Dann habe ich sie auf jedem Gerät. Wie sinnvoll. Also ich habe eigentlich gedacht, wenn sie iTunes als Cloud-Service anbieten, dass ich die Musik nicht mehr auf meinem Gerät haben muss, sondern dass das dann gestreamt wird. Martin ist gerade im Überleben. Das hätte ich eigentlich auch erwartet an der Stelle. Es ist doch Entschuldigung? so unheimlich schön, wenn man Geräte mit 64 Gigabyte verkaufen kann und genau weiß, hey, wir replizieren eure Daten jetzt sowas von effizient. Ihr werdet uns auch die 128 Gig-Version dann abkaufen, weil ihr habt dann überall eure Fotos, überall eure Musik und überall eure gesamte Mail irgendwie synchronisiert und wir füllen eure Geräte schon. Dafür kostet der Service dann auch nichts. Ich glaube, das ist mehr deshalb auch, dass die ganzen Songs und so weiter offline verfügbar sind, weil es gibt ja immer die Unterbrüche, wenn du Streaming hast, schon bis ein Lied geladen ist und so weiter. Es geht mir einfach darum, dass du überall deine Daten hast. Neben der iTunes Cloud jetzt, sprich der iCloud. Ja, aber wo macht es dann also wirklich Sinn, das Zeug so zu verteilen? Und was ich mich auch noch gefragt habe, nach dieser Präsentation, hat der gute Steve Jobs auf den Servern, die er dort vorgestellt hat, auch seine Daten drauf? Das heißt also, jeder Mitarbeiter könnte dann bei Steve Jobs auch mal gucken, was hat denn der alles für Fotos in letzter Zeit gemacht? Was für Musik hat er sich angehört? Wo hat er aufgehört, bei einem Buch zu lesen? Oder hat er irgendein Buch in einem Rutsch durchgelesen? Also All diese Informationen sind da ja vorrätig, ne? ich finde, dieser Dienst ist doch eigentlich sehr genial. Stellst du mal Folgendes vor, du hast jetzt ein wunderschönes iPhone 4 und hast dieses iCloud installiert. Also ich finde es eigentlich, abgesehen davon, ich finde, das dürfte nicht iCloud eigentlich heißen, sondern iSync, eigentlich, weil es synchronisiert ja nur. Ein echter Cloud-Service ist ja was völlig anderes, aber egal. Jo. Und dann hast du dieses wunderprächtige Foto und bist jetzt gerade irgendwo abends unterwegs mit deinen Männern und bist da am Feiern. Und weil die Party so alkoholverseucht ist, bist du da jetzt gemütlich da am Fotografieren von irgendwelchen netten Damen. Und zufälligerweise ist dieser iCloud-Service natürlich auch auf dem Apple TV aktiviert worden. Und die Frau, die ist natürlich interessant, die will jetzt unbedingt mal wissen, was es so neue Filme gibt und schaut sich jetzt einen Film an. Und irgendwie, weil der Film jetzt vorbei ist, sagt sich, auch jetzt könnte ich mal schauen, was gibt's denn Neues in diesem Fotostream? Naja, also da er ja jedes Foto automatisch repliziert, naja, das ist doch nette Überwachung, oder? Ich habe auch gedacht, so in diese Richtung, da machst du lustige Fotos und zu Hause schaut die Frau mit den Kindern so die letzten Urlaubfotos an, nach so, ach, neue Fotos, ups. Musst du dann schon schauen, mit welchem Account, dass du das verknüpfst, das Ganze. Weil es geht ja auch noch weiter, weil, wie haben Sie gesagt, Sie machen jetzt die ganzen iPads und iPhones machen Sie ja PC-free, also Kabel ab und so. Also das ist natürlich auch schlau und intelligent, weil wenn du jetzt quasi die Aktivierung übers Internet machen kannst und du generierst dann automatisch deine Apple-ID, dann wenn du gar keinen PC oder Mac mehr hast, dann hast du ja die Daten wirklich nur vom Rechner in die iCloud auf anderen Apple-Gerät synchronisiert und du kommst ja an deine eigenen Daten dann nicht so schnell mehr ran. Also sprich, du bist dann nicht mehr Herr über deine eigenen Daten, weil die meisten Menschen, normalsterblichen Leute, wenn sie jetzt mit iWorks oder sowas Dokument erzeugt haben, die wissen doch gar nicht mehr, wo liegt denn das Dokument. Das gleiche auch mit Mac OS X oder OS X, wie es jetzt dann auch heißt, dann da liegen dann durch dieses virtuelle Filesystem mit iCloud verbunden irgendwo die Daten und kein Mensch weiß mehr, wo die Daten liegen. Ja doch, sie sind lokal und dann nochmal bei Apple. In der Cloud, aber ja. Es wurde ja auch ganz klar gesagt, wie dieser iCloud-Service bezahlt wird. Ja, umsonst, oder? Ja, durch die Daten. Das Einzige, was Apple bekommt, sind alle Daten. Und die scheinen ziemlich was wert zu sein. Die Frage ist natürlich, also Steve hat ja gesagt, dass diese Exchange-Geschichte, also mit diesem Mail, der ist ja ad-free, also da wird ja keine Werbung dargestellt, weil sie mögen ja keine Werbung, hat Steve ja gesagt. Ich frage mich, warum haben sie dann auch dieses iAd aktiviert? Das ist doch Werbung, oder? Aber das ist die App, das hat nichts mit dem System zu tun. Da geht es jetzt ums System, also ums Betriebssystem. Ja, aber das iAd ist ja im Betriebssystem verankert. Genau, aber wird eingeblendet in Apps, die Entwickler da reinschreiben. Ja, aber es kommt aus dem Betriebssystem. Ja, das also schon, es ja. ist aber wieder mal so die Geschichte, wir merken uns nicht die Location-Data von Ihnen, wir merken uns nur die Position von drei Satelliten. Genau. Ja. Also aber was für mich eigentlich die Frage ist an der Stelle, wird es zum Beispiel eine europäische Cloud geben, die nach dem Datenschutz zumindest hier von Europa dann arbeitet? Bis das wird sich doch alles bekannt. Nicht rechnen lassen. Ja, das ist nämlich so die Geschichte. Bei Dropbox steht zum Beispiel auch direkt in den RGBs drin, wenn da irgendeine Regierungs, wenn die Regierung von der USA ankommt und will Zugriff auf deine Daten haben, bekommen sie die. Genau, die geben sie raus, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das doch dann wahrscheinlich bei der iCloud auch so sein wird, oder? Davon kann man ausgehen, ja. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass dann ganz viele Firmenbosse oder sonst was das benutzen, da alles synchronisieren, ich weiß nicht. Da sind du, ja ganz du musst es ja nicht synchronisieren. Ja, klar. Das war auch das Erste, was ich bei meinem Android-Handy abgeschaltet habe. Ne? Ja. Es ist ja bei Default eingeschaltet. Also hat ja auch Steve Jobs so ganz freundlich nebenbei erwähnt, dass die iCloud standardmäßig aktiviert ist. Also der Normalsterbliche wird gar nicht diesen Knopf finden. Gut, deshalb haben sie die ganzen Geräte auch wir vorhaben mit dem PC-Free gemacht. Der Normalsterbliche hat es auch nicht wirklich geschnallt, dass man es an iTunes aktivieren muss. Musste zuerst einen Kollegen suchen, der ihm das machte. Und der Normalsterbliche hat auch nie überlegt, dass er ein Backup machen muss, sprich an iTunes anhängen muss. für den Normalsterblichen ist das ideal, wenn es automatisch backupt. Eben, das ist dann ganz einfach. Also man sieht es eben, ich vergleiche das jetzt mit Windows 8 oder sowas. Also die Zukunft wird einfach so sein, dass du eine ganz einfache GUI hast, Betriebssystem, Windows Explorer, Finder und wie sie alle heißen, treten dann in den Hintergrund. Und es ist so einfach, dass es einfach jeder bedienen kann, aber es wird auch dadurch immer gefährlicher, oder? Google Chrome ist ja das Gleiche, da gehen die Daten ja auch direkt in die Cloud. Ja, aber da ist es ja so, dass man wirklich irgendwo einen Mehrwert hat, weil sie sind dann nicht mehr auf dem Gerät permanent. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt, 5 GB Musikdaten habe, dann verbrate ich keine 5 GB auf meinem Gerät, sondern wenn ich sie hören will, werden sie runtergeladen. Genau, und da kommst du unter eine Lawine, möchtest nochmal das Föteli von der Frau anschauen, hast keine Verbindung, beim iOS hast du es drauf, beim anderen nicht. Nein, blöd. Der Nachteil ist aber auch noch, er sagt ja, es wird ja alles synchronisiert. Du kannst das zwar alles aus- und einschalten, das ist schon und gut, aber angenommen, der Normalsterbliche lässt es so und er hat ein iPhone und ist wirklich kein Besitzer eines Wi-Fi-Netzwerkes zu Hause. Ja, der freut sich doch, wenn dann sein Datenkontingent von, ich weiß nicht, T-Online 1 Giga, glaube ich, Swisscom 1 Giga überschritten werden. Der zahlt sich dumm und dämlich. Die noch kleineres haben, 250, 100 Megabyte. Also ich denke mal, da wird in den nächsten Wochen oder Monaten, wenn das dann rauskommt, auch mit dieser iMessage-Geschichte, ich denke mal, da werden die ganzen Provider, die ganzen User, die werden tierisch auf die Welt kommen dadurch. Ja, wie schon zum Beginn, als das erste iPhone rauskam, plötzlich die großen Datenmengen in Amerika voran. Da war ja ein Riesenthema. Ach ja, richtig. Da sind doch die Netze da auch zusammengebrochen, weil so viele Leute... Kontinuierlich. Genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass auch dann die Netze dann auch zusammenbrechen, weil dann plötzlich da terabyteweise die Daten synchronisiert werden. Ja, das Problem sind halt die Funkzellen entsprechend. Ich weiß nicht, wie viele Benutzer da gleichzeitig drauf arbeiten können. Muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Aber da geht natürlich dann einiges über die Leitung, klar. Aber die Frage ist, ob du solche Syncs dann nicht eher lieber wieder im lokalen WLAN machst. Zumindest jetzt den Start erstmal, ne? Du kannst ja auch angeben, wenn du synchronisieren willst, ob es nur via WLAN oder auch 3G geht. Ja, aber es ist die Frage, wo die Daten hingehen, ne? Ich meine, wenn man sich das Konzept von HP anguckt, dort machen die auch einen sehr schönen Sync, aber im lokalen Netzwerk. Ja, also das wäre mir nämlich an der Stelle auch wesentlich lieber, wenn ich sagen könnte, ich möchte zwar synken und ich finde den Dienst ganz toll, aber ich möchte das zu Hause machen, beziehungsweise ich möchte meinen kleinen Server zu Hause hinstellen und mache das dann halt, also für die Leute, die es halt wollen, dann entsprechend zu Hause. Das erinnert mich von der Funktion her im Prinzip so ein ganz klein wenig an das Samsung Keys. Da kannst du immerhin schon mal über... Ja, ich meine, das ist... ich verstehe nicht, dass die Leute sich darüber beschweren. Die haben sich dann die Obi-Suite von Nokia nie angeguckt, glaube ich. Aber da hast du im Prinzip auch die Möglichkeit, per WLAN dann auch zu synken, dann schon die ein oder anderen Sachen. Und das wäre ja dann schon sowas, dass du das halt lokal machen kannst. Eben, das ist auch wie beim BlackBerry, da kannst du auch sagen, ich möchte jetzt die großen Datenmengen, wenn ich über Wi-Fi aktiv bin, dann über Wi-Fi leiten. Und du kannst dann einfach mit deinem 3G oder Wi-Fi aktiv sein und der weiß dann automatisch, aha, das sind großen Datenmengen, dann schmeiße ich die über die Wi-Fi-Leitung. Und wenn das natürlich mit dem iPhone und iPad standardmäßig out of the box, ohne dass du was umstellen musst, so funktioniert, dann ist es ja okay. Aber ich glaube mal, das ist nicht so. Oder... Also standardmäßig ist es auf WLAN eingeschalten. Okay. Kann man schauen. Ja, weil ich hatte heute Nacht hatte ich ein SMS, also so einen Push bekommen, wo drin stand eben, dass ich jetzt die Daten abgleichen kann und da konnte ich auswählen, was das ich will, die Apps oder Bücher oder beides und eben über 3G oder nicht 3G. Aber glaubst du, dass der normalsterbliche User zu Hause Wi-Fi hat? Derjenige, der das nicht hat, würde ja auch nie selber einen Server hinstellen für genau solche Dienste. Genau. Also ich denke auch, also die meisten werden wahrscheinlich auch Wi-Fi zu Hause haben. Mittlerweile schon, ja. Weil und die bekommen ja von ihrem Provider meistens dann schon direkt einen Router oder einen Router hingestellt und ja, da ist es ja dann schon aktiviert und naja, gut, die Frage ist, ob sie es richtig eingerichtet haben. Das ist eine andere Geschichte. Das, genau. Und die Frage ist natürlich auch, mit den ganzen iPhone-Benutzer, die jetzt, sagen wir mal, mit 250 MB Datenkontingent rumlaufen und die knipsen jetzt und haben das einfach vergessen, ups, auszuschalten, dass das synchronisiert wird, dann passiert das hier alles automatisch. Da ist nichts komprimiert, wie bei BlackBerry oder anderen Systemen. Also ich denke mal, in den ersten Wochen, Monaten werden da viele Leute wirklich auf die Welt kommen. Ja, da kommt dann ziemlich schnell eine SMS von Swisscom oder was auch immer, vom Provider, dass die Datenmengen durch sind. Und das hat jetzt fleißig kostet. Und Ende des Monats kommt dann die iBill. Wie bei den Simpsons. Gut, für das gibt es ja jetzt noch, bis im Herbst ist ja das Ganze noch Beta. Und da werden sicherlich einige Leute testen und auch sicherlich einige der Mobilfunkanbieter ihre Tests machen und dementsprechend Rückmeldung geben. Sprich, dass man das irgendwie noch einbaut. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass sich der Chef von dem Windows Phone Programm auch über Twitter da geäußert hat und sich da gefreut hat oder geschmeichelt gefühlt hat, dass so viele großartige Sachen vom Windows Phone ins iOS übernommen worden sind? Genau, ja. Er meinst, er hat es etwas sarkastisch gemeint, oder? Das würde ich gar nicht mal so sagen. Die Synchronisation lief bei Windows Phone zum Beispiel von Anfang an über die tolle Cloud von Microsoft. Ja. Also, ja, ist die Frage natürlich, gut, Microsoft hat ja auch größere Anteile an Apple, ne? Also aktienmäßig, die Frage ist natürlich, wie viel Austausch die zwei Firmen technisch gesehen haben. Ja, gute Frage. Weil im Office-Bereich haben sie ja großen. Es gibt ja eine extra Abteilung von Microsoft, die, ich glaube, 250 oder 320 Mitarbeiter, die nur am Mac Office arbeiten. Die arbeiten ja ganz eng mit Apple zusammen. Weil du siehst ja, seitdem die Microsoft-Aktien bei Apple oder umgedreht oder sowas haben, da merkt man ja, dass die Betriebssysteme sich immer langsam zusammenfügen. Also die ganzen Funktionen mit dem Kalender, der bei Apple zuerst war, ist ja dann bei Microsoft mit Vista oder sowas eingeführt worden. Also das ist schon komische Zufälle. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich kann mir auf der anderen Seite, es sind ja doch immer noch Konkurrenten, dass die da so einen Erfahrungsaustausch haben, ich weiß nicht. Gut, Microsoft verdient ja mittlerweile nur noch an anderen. Wie war das mit Android, an HTC? Genau. Sie verdienen mehr an HTC-Geräten als an den eigenen Windows Phone 7. Und ich nehme an, dass sie auch an gewissen Patenten durch Apple profitieren. Ja. Sehr stark. Und in Zukunft, wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt machen, der Balmer, wird das sehr stark nur noch auf diese Richtung hinauslaufen, dass sie nur noch Geld mit anderen verdienen. Noch, wobei, das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich meine, Office ist natürlich immer noch ein Standbein. Mhm. Dann, wenn man sich mal die Xbox anguckt, da hätte ich am Anfang zum Beispiel nie gedacht, dass sich die Konsole mal halbwegs bewähren wird, wenn man an die erste Xbox denkt. Die lag ja wie Blei in Regalen und mittlerweile wirft, glaube ich, ja, diese Spielkonsolensparte sogar Gewinn ab bei Microsoft. Haben sie aber auch Millionen, Abermillionen investiert in Amerika, damit sie das... Absolut, ja. Und ist am Anfang ja brutal Minus gemacht, weil sie es extrem viel günstiger als eigentlich war verkauft haben und so weiter. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch bei Windows Phone jetzt wieder im nächsten Schritt kommen. Nur ob sie in diesem Markt dann Fuß fassen werden, ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so denken. Wie war das? 19% bis 2014 oder 15? Ja. Was meint ihr so die Zukunft, wenn man die Zukunft der Desktop-Betriebssysteme anschaut? Also ob es jetzt zum Beispiel Google, Chromebook und Mac OS oder OS X und dann Windows 7 und Windows 8 anschaut, kann es sein, dass eine größere Anzahl von Mac-Usern plötzlich sagt, nö, wir möchten gar keinmal das Mac OS mehr haben, weil es einfach plötzlich immer einfacher wird und es langsam am iOS sich angleicht und dass die Leute dann plötzlich andere Betriebssysteme suchen, also Linux oder so? Oder glaubt ihr, dass das das Verhältnis von, was sind 8% hat, glaube ich, Apple momentan, oder? Und Windows und so, dass das sich momentan so beibehält oder dass sich das irgendwie plötzlich schlagartig ändern könnte? Och, ich denke mal, Apple hat doch jetzt in letzter Zeit ganz gut verkauft und mir persönlich wäre es eigentlich recht, wenn sich der Markt komplett aufteilen würde, dass sich das alles so komplett die Waage halten würde. Ich glaube, das wäre für den Kunden letztendlich am besten, weil dann hätte man den größten Wettbewerb. Also so 50-50 meinst du? Ja. 30-30-30. Genau, ja. Ja. Okay. 30-30. Oh nee, da muss der Linux auch noch mit reinnehmen, oder? Dann nehmen wir 30, das sind 9% für Linux. Ja, das geht. Das ist okay, ja. Das war nur nie hatten sie so viel, ja. Genau, dann haben sie endlich auch mal Aufschwung. Aber das wäre doch eigentlich fair, oder? Dann würde jeder von jedem System profitieren, oder? Dann hast du dann das Gleiche wie beim Telekommunikationsmarkt, zumindest hier in der Schweiz. Eine wird dann Jahr für Jahr mit jeder Version werden Kunden abgeworben, von hier nach da und so weiter. Dann brauchst du dann sehr gute Migrationstools. Du wirst dann auf der Straße angesprochen, so nach dem Motto, welches... Was nutzen Sie zurzeit? Möchten Sie nicht wechseln zu? Genau. Es ist gratis. Dann kommen da nicht nur die Zeugen Jehovas an die Tür, sondern auch Microsoft und Google. Ja, also ich denke, für den Kunden und von den Funktionen her wäre es mit Sicherheit besser. Aber jetzt, wenn man auf der anderen Seite mal die Software-Schiene, also die Softwareentwickler nehmen würde, für die würde es dann natürlich schlechter, weil sie irgendwie zusehen müssten, dass ihre Programme dann halt plattformübergreifend arbeiten. Mhm. Horror, oder? Ja, es kommt drauf an, was sich da irgendwann mal durchsetzt, weil Java war jetzt nicht so, ja, und seitdem Oracle Java in der Mangel hat, weiß man auch nicht, wie es da weitergeht. Da ist einem .NET schon fast sympathischer, oder? Also im Prinzip dann doch besser, wenn man irgendwie ein Betriebssystem hätte, was dann doch so ein Cloud-Betriebssystem wäre, was dann auf jedem System laufen würde, als Emulation oder so. So à la .NET lässt grüßen oder so. Tja. Na, wozu braucht man dann noch unterschiedliche Betriebssysteme? Genau. Na, weil das Betriebssystem macht ja eigentlich im Grunde genommen nichts weiter als Ressourcenzuteilung. Der Rest ist Schnucki drumherum. Richtig. Wie war das früher? Da hat man als Betriebssystem irgendwas verwendet und der gemeinsame, Nenner war dann Basic oder so. Also nahezu. Naja, das hat man wahrscheinlich gedacht, aber da gab es ja auch wieder ganz viele Dialekte. Und wenn du mal das Microsoft Basic beim C64 siehst, das war ja zum Beispiel grafisch auch nicht so der Bringer. Oder auch Soundbefehle gab es ja damals auch nicht. Stiebt, ansonsten hast du dann gepiekt, gepokt oder sonst irgendwas gemacht, ja. Ja. Schwierig, ja. Also ihr meint einfach, dass in Zukunft die Betriebssysteme weiterhin bestehen, so anhieb und dass eigentlich der Kampf eigentlich sinnlos ist eigentlich. Würde ich nicht sagen. Ich denke, es kommt noch einiges Spannendes. WebOS kommt jetzt ja dann noch dazu. Das will ja nachher auch noch auf die ganzen Desktop-Computer ab 2012. Ach ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Da kommt noch was. Müssen wir doch noch ein bisschen anders aufteilen. Aber solange WebOS immer noch bei HTML5 und JavaScript bleibt, also ich weiß nicht. Damit möchte ich zum Beispiel nicht programmieren, wenn ich eine Anwendung erstelle. Warum nicht? Ja, wollte ich auch fragen. Ja, gut. Also die Skriptsprache HTML5 und CSS lasse ich mir durchaus noch gefallen, aber JavaScript als Programmiersprache mag ich persönlich überhaupt nicht. Also mit Skriptsprachen oder in dieser Art und Weise, also ich weiß nicht. Mag es vielleicht so sein, dass es einfach nur von der Aufteilung her sehr, sehr ungewohnt ist und man hier ein Häppchen hat und dort ein Häppchen, keinen richtigen Überblick und dass das... Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es schon eine Objekterweiterung für JavaScript? Müsste es doch eigentlich. Ja, gibt es auf jeden Fall, aber das ist auch sehr dubios funktioniert das dann. Also du kannst Prototypen dann definieren. Du kannst auch Methoden zum Beispiel schreiben, wo ja einfach eine beliebige Anzahl von Variablen reingestopft werden und je nachdem wird dann irgendwas anders aufgerufen. Also das ist, also ich weiß nicht, ich werde mit dieser Sprache einfach nicht warm. Und ich mag es eigentlich auch, wenn ich vorher definiere, diese Variable enthält einen Integer-Wert, da kommt mein Integer-Wert rein oder da ist ein String drin. Ja, und bei JavaScript kannst du das ja einfach bunt durcheinander mischen. Na gut, das sind aber im Prinzip sind es Glaubenskriege sozusagen. Ja, klar. Weil es hat natürlich unbestritten seine Vorteile, wenn man eine, wie heißt das jetzt, typensichere Sprache hat. Genau, ja. Wo man beim Kompilieren schon mal einen Großteil vom Bullshit ausfiltern kann. Ne? Das heißt also, mein Compiler rennt drüber und der sagt dann schon, da nicht aufgepasst und das kann ja irgendwo auch nicht zusammenpassen. Ne? Bei JavaScript wird es dann eher so sein, dass man die ganzen Sachen dann als Laufzeitfehler kriegt. Ja, und das ist natürlich immer eine Katastrophe eigentlich, weil dann knallt es beim Kunden letztendlich. Wenn es nicht getestet wird. Ja, aber die Tester können ja auch nicht hundertprozentig sicher sein. Solange die Zukunft nicht im Prolog irgendwie gemacht wird, ist doch das alles... Warum Prolog? Nehmen wir doch Lisp oder magst du keine Klammern? Nein. Ich blick dann nicht mehr zu, so nach wo auf, zu, auf, oh nee. Das macht einem doch jeder moderne Editor. Das ist mir zu viel Klammern, das ist Wäsche aufhängen und Klammern, das ist irgendwie das, nee. Man kann einige Sachen relativ elegant mitmachen, aber für alles wollte ich es jetzt auch nicht. Eben, das ist einfach doch eine spezielle Sprache für eben ein ganz bestimmtes Fachgebiet, schon klar, ja. Also die Zukunft schaut spannend aus, oder? Unbedingt. Also ich muss sagen, für meinen Teil, ich kann es jetzt zugeben, also ich habe jetzt alle meine Macs migriert auf Linux und die werden demnächst auf eBay versteigert. Und ja, also ich bin jetzt Mac-frei und mal schauen, was nächstes Jahr dann kommt. Bin gespannt. Dann geht's wieder zurück auf Windows nächstes Jahr. Windows 8. Nee. Also ich muss sagen, für meinen Teil, ich habe jetzt, was habe ich mitgemacht? Ich habe DOS mitgemacht, ich habe CPM mitgemacht, ich habe OS 2 mitgemacht, Windows alle Varianten durchgemacht, Mac OS mitgemacht und Linux seit SUSE 1 oder 2. Ich muss sagen, ich bin jetzt mit den jetzigen Systemen zufrieden und vielleicht gibt es ja dann irgendwie BOS Teil 2 oder so, wer weiß. Mal gucken. Das nennt sich Haiku und kommt von der Entwicklung, glaube ich, nicht so hinterher. Eben, ja, das ist das Problem. Also, ja. Mal gucken. Ja.